Okay. Können wir nächste Runde aufnehmen? Dominik, fahr ab. 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weiß. Heute mit Dominik am Gerät und los geht's. Wie er jetzt reingegrätscht hat. Ja, er kann's einfach. Volker Philipp ist es. Ich sag's, wie es ist, ja. Er hat uns unter seiner Fuchtel, wir sind ihm alle hörig, wir können einfach nicht anders, diese Regeln müssen immer erklärt werden. Und du musst so einen Gag durchziehen. Der hat sich darüber aufgeregt, dass wir das hier jetzt mal klären. Jetzt müssen wir das durchziehen. Du meinst, wir müssen an seinem Zorn laben uns? Ja, klar. Ja, klar. Voll gut. Ich habe handschriftliche Notizen. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Das sieht toll aus. Also ich kann es nicht lesen, aber ja, ich kann es leider auch nicht richtig lesen. In einem Buch, das richtig da niedergeschrieben hast. Darnieder. Es begab sich zu einer Zeit, da war der erste Hinweis folgender. Ich hieß eigentlich Harry Heinz Herbert. Haha, Herr Erhebt. Habe ich schon mal gehört. Ich frage mich, in welche Richtung es geht. Bei dir würde ich mir tendenziell auf den Schauspieler tippen. Einfach so aus dem Bauch raus. Also ich will dir mal eins sagen. Die letzten dreimal, als du es gesagt hast, war es immer was anderes. Ja, ich weiß. Also diesmal ist es ein Schauspieler. Ich bin überzeugt. Schauspieler und Co. einfach so stark mit dir. Ich bin überzeugt. Zweitens, ich wurde 1929 als Sohn eines Polizisten in Berlin geboren. Berlin, ist klar, ist ein Schauspieler. Berlin. Ja. Du bist so wunderbar, Berlin. Harry aus Berlin. Harry. Weinfurt, nein. Der lebt tatsächlich noch. Junke. Ja. Ich habe mir doch gedacht, ich kenne den Namen irgendwoher. Und erst kürzlich. Manchmal muss man sich auch einfach was auf der Zunge zergehen lassen. Super. Harald Junke. Verdammt. Oh. Dominik, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Wir sind alle sehr überrascht, Jürgen. Ja. Drittens, meine Gedenkfeier wurde live im Fernsehen übertragen. Viertens, meine Grabstätte gehört zu den Ehrengräbern des Landes Berlin. Wow. Tatsächlich habe ich mich gefragt, was ist denn das Land Berlin? Ist es quasi, also das ist wie bei BL, gibt es BL das Kennzeichen? Berliner Land? Nee, aber ich. Nein. Wie ist denn das? Ich glaube, dass du damit unterscheidest, ob du das Konstrukt nur der Stadt meinst oder das Bundesland, naja, was ja in Berlin sagen, zusammenfällt. Berlin ist ja ein Bundesland, aber ich meine, das ist wahrscheinlich relativ deckungsgleich, jetzt so rein von der Fläche her. Ja, so. Tatsächlich. Aber es hat eine andere Verwaltung vermutlich mit anderen Aufgaben. Ich kann mir auch vorstellen, sozusagen, dass du, wenn du so ein Dorf hast, das knapp vor Berlin ist, dass das dann zu diesem Bundesland Berlin dazugehört, aber nicht zur eigentlichen Stadt oder irgend sowas. Ja. Aber ich war noch nie in Berlin. Oder ich glaube, das sind wahrscheinlich unterschiedliche Ämter mit unterschiedlichen Aufgaben, die da halt einmal Land, einmal Stadt. Bestimmt. So. Ja. Ich hätte halt Berlin einfach nicht sagen dürfen, ja. Fahre fort. Als ob mir das ein Hinweis gegeben hätte. Aber tatsächlich, der Name war du, schon. Du hättest Harry nicht sagen dürfen. Ich fiel immer wieder mit rassistischen Äußerungen auf. Mhm. Jetzt hätte ich es gewusst. Heiratete aber eine Halbchinesin. Ich verbrachte 1959 4 Monate im Gefängnis. Ich war auf erst 7 Monate Gefängnis verurteilt worden, weil er betrunken Auto gefahren ist und zwar mit 10 Bier und 23 Schnäpsen. Stimmt, ich erinnere mich. Da war mal was. Da war und man was. Darf ja nur mit 2 Maß fahren und das auch nur in Bayern. Ja, man muss, also vieles, was jetzt kommen wird, wird halt auf seine schwere Alkoholkrankheit, die er hatte, führen. Und das hat tatsächlich einen traurigen Grund, warum er ein Stück weit damit angefangen hat, weil er hat eine Tochter verloren im Alter von 14 Monaten. Oh. Und das ist also einer der Initiatoren, warum er da quasi alkoholkrank wurde. Mhm. Aber er hat tatsächlich im Gefängnis gewesen. In den 80er Jahren warb ich für die Molkerei Müller. Stimmt. Ja. Da haben sie dann quasi ihn kontra besetzt, ja, ja, und extra für nicht alkoholische Getränke. Das war, glaube ich, Buttermilch tatsächlich, ja, genau. Ne? Das war das nicht zur gleichen Zeit, als die Figur der Else Kling dafür geworben hat? Die war dann ein bisschen später tatsächlich, okay. Ja, aber ja, tatsächlich, glaube ich, war eine ähnliche Werbestrategie. Er hat gesagt, den Alkohol, diesen König und Teufel, habe ich im Kino kennengelernt. Wenn Humphrey Bogart lässig einen Whisky nippte, dann hatte das was. Mhm. Und er war auch als der deutsche Sinatra bekannt. Ja. Also das war immer noch schön und gut. Und wie es halt so ist, wenn einer, er konnte halt gut Party machen und mittrinken. Mhm. Aber das ist dann tatsächlich ja auch vor allem in den späteren Jahren, also er hat dann komplett sich besoffen und war dann quasi Deutschlands Oberalkoholiker, ja, und das war wirklich finster bisweilen, ja. Deutschland sucht einen Supertrinker. Das war auch tatsächlich Hinweis Nummer 9. Ich war Deutschlands öffentlichster Alkoholiker. Er hat mal gesagt, anonyme Alkoholiker wären nichts für mich. Also anonym bin ich nun mal wirklich nicht. Was ich einen ziemlich guten Spruch finde, tatsächlich. Ja. Das ist jetzt fast ein bisschen ärgerlich, weil du hast echt so viele Hinweise, mit denen man hätte draufkommen können, dass wir es schon beim zweiten hinterlegt haben. Keine Ahnung. Und mein Hinweis Nummer 10 ist gewesen, ich hasste Silvester. Da saufen auch die Amateure. Ja, aber ist der nicht auch immer, der hatte doch auch immer so Silvester-Galas und so, ne? Ja. Wahrscheinlich auch deswegen. Also der war wirklich unglaublich talentiert, war einfach ein Showtalent, war Schauspieler, tatsächlich einer seiner Hauptrollen, der Alkoholiker, glaube ich, oder der Trinker, so rum war es. Der Trinker, ja. Den Hauptmann von Köpenick gespielt. Oh ja. Ist fristlos entlassen worden vom ZDF, mal wegen seinen Alkoholeskapaden. Oh. Also der hat es wirklich ganz, ganz finster übertrieben. Mhm. Oder was heißt übertrieben? Übertrieben klingt so, als wenn er halt wirklich eine Alkoholkrankheit gehabt, ja. Und wird aber heutzutage halt einfach ein Stück weit glorifiziert von der Partyfraktion. Wir haben ein Idol Harald Juncke. Und wir haben ein Idol Harald Juncke, was ja im Stadion gern gesungen wird. Und was aber tatsächlich schön ist und was einer meiner Lieblingssprüche ever ist, mal kurz ausblenden, dass er ein schwerer Alkoholiker war, sondern einfach nur das vielleicht für den nächsten Urlaub mitnehmen. Meine Definition vom Glück, keine Termine und leicht einsitzen. Ja, das ist tatsächlich auch so ein geflügeltes Wort. Ich sage jetzt nicht wo, aber bei mir in einem gewissen Kreis geworden. Das haben wir sehr, sehr oft gesagt in den letzten Monaten. Das ist eine schöne Vorstellung. Ja, so. Und was lernen wir daraus? Leicht einsetzen haben ist in Ordnung, aber Alkohol ist nicht gut, wenn man es übertreibt. So denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ey, können wir echt mit so einer vernünftigen Message jetzt hier rausgehen? Geht das? Alter, saufen! Besser? Nee. Ja, dann komm, sag du was. Nee. Aber die Leute werden jetzt wieder sagen, boah, die Folge ist nur 7 Minuten lang, dann weiß ich, dass ihr es gleich gelöst habt. Es wird kommen. Naja. Du musst deinen überlegenen Intellekt halt auch mal zügeln. Ja, also es tut mir leid. Du bist einfach zu intellektuell. Es war ein Versehen. Also ernsthaft, es war wirklich ein Versehen. Es tut mir voll leid und so. Tschüss.